los. Maschinen sind schneller. Am Panzer sind wir weg. Politiker sind Zeiger, dass sie lange unser Klöpp. Ah, ich weiß auch schon, dass er tot. Was sollen wir noch machen? Ich soll nicht auch tot. Nicht getan oder Juden, oder das ist ja klar. Nicht getan oder Juden, oder das ist ja klar. I'm